Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wie hoch darf die Schadstoffbelastung in der Luft sein? Sind die Grenzwerte angemessen? Darüber haben wir heftig diskutiert im Januar. Da kam ein Positionspapier der Lungenärzte heraus, das uns ja zu vielen Diskussionen angeregt hat. Ein Papier, das die gesundheitlichen Gefahren durch Stickoxide und durch Feinstaub erstmal in Frage gestellt hat, dass die Grenzwerte in Frage gestellt hat. Später wurde dann klar, dass sich diese Lungenärzte verrechnet hatten. Heute hat die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina ihre Stellungnahme veröffentlicht in dieser Debatte, auf Wunsch auch der Bundesregierung. Und ein wichtiges Ergebnis formuliert hier Manfred Hennecke von der Wissenschaftsakademie Leopoldina eben. Die Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass ausweislich aller vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen eine einfache Grenzziehung zwischen gefährlich und ungefährlich in der Umgebungsluft nicht möglich ist, weder für Stickstoffdioxid noch für Feinstaub. Auf diese Weise kann man also nicht zu einem wissenschaftlich gesicherten Grenzwert kommen. Deswegen muss die Politik nach dem Vorsorgeprinzip die Grenzwerte festsetzen. Also es geht hier um das Vorsorgeprinzip und man kann im Grunde keinen Grenzwert ganz exakt festsetzen. Wundert Sie das, Herr Dietz? Nee, ist ja nachvollziehbar, dass es nicht ab einem Punkt plötzlich gefährlich ist, sondern dass sich das anhäuft und dass sich das eben über Jahre auch und eben verschlimmert, wenn man in Städten mit schmutziger Luft lebt. Aber das heißt eben, die Grenzwerte müssen so gefasst sein, dass auf keinen Fall Gesundheitsgefahren bestehen, oder? Ja, klar. Das wäre sozusagen das Vorsorgeprinzip. Die Leopoldina sagt außerdem, wir brauchen eine Strategie, wie man also weitergeht in Zukunft. Martin Lohse, Vizepräsident der Arbeitsgruppe in der Leopoldina zum Thema Diesel. Weil dieses Problem also ein breiter gefächertes ist, glauben wir, dass wir in Deutschland eine bundesweite und ressortübergreifende Strategie zur Luftreinhaltung brauchen und würden das der Bundesregierung empfehlen. Das Problem ist ein langfristiges, die Schadstoffe herunterzubekommen. Ja, das wissen wir letztendlich auch. Also braucht man diese Strategie, eine Verkehrswende. Wie wird die aussehen? Na, das Problem ist natürlich, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung extrem autofreundliche Politik machen und gemacht haben. Und zwar mit Konzernen, die evidenterweise betrogen haben und gelogen haben. Das macht schon mal die Ausgangsposition relativ schwierig, glaube ich, weil verkehrspolitische Wende ja eben extrem bedeuten würde, dass man vom Individualverkehr wegkommt und dass man letztlich vom Auto, was ja auch nachvollziehbar ist in den Zeiten von Fridays for Future und am Ende des Petroleum-Jahrhunderts, dass man diese Form von Verkehr in Frage stellt und sich andere Formen, da kommen wir wieder zum Thema zurück, von kommunalerer Verkehrsstruktur oder öffentlichem Nahverkehr oder mehr Fahrrad vorstellen könnte. Ganz, dass man letztlich zum die Städte Anfang, anders denkt. Ja. Ja, der Sendung haben wir schon mal über das Fahrradfahren gesprochen, weil Andreas Scheuer, Verkehrsminister, eben heute einen Preis vergibt für die fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland. Er verleiht den Preis zum ersten Mal. Wenn man sich vorstellt, dass er als Minister in Zukunft auch mit dem Radl durch Berlin fährt, könnte das ja ein Zeichen setzen. Ich will ja nicht kompliziert sein, aber die Sachen sind natürlich irgendwie schon, hängen halt miteinander zusammen. Und verkehrspolitische Wende, da hätte Scheuer hin oder her, heißt ja eigentlich auch, dass man irgendwie darüber nachdenken muss, eben wie wohnt man, wo arbeitet man, wie lang sind die Wege zur Arbeit, kann man es vermeiden, manche Wege zur Arbeit, kann man eben Strukturen bauen, dass die Leute wenigstens mit dem Rad zum öffentlichen Nahverkehr fahren, selbst wenn sie Pendler sind, kann man auf dem Land anders wohnen und arbeiten, leben. Also das heißt, das finde ich jetzt interessant an diesen gegenwärtigen Diskussionen, die eben nicht klar links und rechts einzuordnen sind, sondern eben die Lebenswelt der Leute betreffen. Und deswegen macht es es auch so schwer für die Parteien darauf zu reagieren, glaube ich. Und deswegen spüren das die Bürger auch und gehen halt jetzt mehr und mehr auf die Straße, weil sie das Gefühl haben, es geht doch eigentlich gar nicht so sehr um Macht, um ideologische Kämpfe hier, sondern es geht darum, wie können wir hier zusammen leben und überleben. Stichwort ideologische Kämpfe. Es gab ja sozusagen die Debatte hauptsächlich über Stickstoffdioxid. Und da sagt die Leopoldina eben jetzt, das sei nicht zielführend, diese Debatte so zu verengen, denn Feinstaub sei deutlich schädlicher für die Gesundheit. Feinstaub kann unter anderem Atemwegserkrankungen zur Folge haben, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also was wir auch hier sehen ist, es geht eigentlich Stickstoffdioxid oder Feinstaub, es geht um einfach diese Belastung in der Luft und der müssen wir Herr werden. Ja, wobei ich jetzt eben gerade noch mal dreimal diese Meldung gelesen habe, die die Kollegin netterweise reingegeben hat. Und eben, weil ich da auch kein Experte bin, also Stickstoffdioxid führt zu Feinstaub, steht da drin. Das heißt, ich glaube, der Punkt ist nur, dass, und das ist eben eine interessante Frage von medialer dann Wahrnehmung, ist es Stickstoffdioxid oder Feinstaub? Oder ist Stickstoffdioxid eine Bestandteil von Feinstaub, von Feinstaubbelastungen? Und diese Dieseldiskussion ist laut der Wissenschaftler Leopoldina nicht zielführend, was auch immer dann zielführend heißt, weil ja, sie einen größeren Ansatz haben. Sie sagen, kleinteilige Verbotsvorhaben helfen nicht. Sagen sie, so. Ja. Und das heißt aber nicht, dass Diesel gut ist, also so die Dieselreligion in diesem Land. Das ist natürlich, das sagt das nicht. Aber sie sagen eben, also Stickstoffdioxid ist im Gerede, wenn es um Diesel geht und allein nur darauf zu gucken und diese Debatte so zu verengen, das macht keinen Sinn. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Das ist ja, dass man es ganzheitlicher und umfassender denkt.